Das einzige, was ihr könnt, ist posen vor dem Spiegel. Macht, was ihr wollt, euer Schicksal ist besiegelt. Macht, was ihr wollt, euer Schicksal ist besiegelt. Besiegelt. Hier ist ONEOH, du Ost-Rapper, Alter. Hier, das geht an Andy K. Du scheiß Opfer, Alter. Niemand disst den Ost-Rapper und du erst recht nicht, Alter. Ist nicht schlimm, wenn man mich disst, aber wenn man so schlecht disst, ist das schon die Härte, du Opfer. Jetzt kriegst du Beef, Alter. Hier ist Ron O, du Ost-Rapper. Du wolltest meine Text stellen, Alter, was denkst du eigentlich, wer du bist, du Bitch? Guck, ich scheiß auf dein Scheiß, guck, ich schrei, laut das Mic, ich schreib die Zeilen ganz allein, ONEOH for life. Es ist endlich an der Zeit gegen deine Jungs zu rappen, stopp mal, du so keine Jungs, man, sorry, Junge, hab ich vergessen. Oh, er in dein Gesicht, du toll, du Opfer, bist kein Gangster-Rapper, Mann, in meinen Namen bist du nur ein mächtiger Kollege. Ey, was denn, ich bin ein Hurensohn und deine Mutter hat dich schon, was soll das mit dem Motto, bist du scheißgefickter Hurensohn? Komm ran, wenn du dich traust, im GMK und rappen mit dir. Fick mit dem Falschen und ich fick direkt mit deiner Klick. Mann, dieser Diss hier ist wie ein Schlag in deine Schnauze, Alter. Wenn ich was zu sagen hab, hast du Opfer, seine Pause. MySpace.com/ONEOH90 gibt's noch weitere Tracks von mir zu hören, also hört mal rein. Oh, Andy, habt ihr was vergessen? Wollt noch ein bisschen Werbung machen? Trotzdem, dieser Diss gemischt, brachte nicht nur mich zum Lachen. Du sagst, ich bin ein Faker, doch Klaus von Cartoon die Text stellen. Wollt niemand was beweisen, Mann, nur Opfer kriegt jetzt echt Scheiß. Ich fäng dich weg, du Opfer, es ist euer Deus Rapper, Mann. Du willst mich jetzt ficken, doch ich ficke dich und klasse besser. Was, du bist ein Rapper, Mann, du bist nix gegen mich, du Pisser. Niemand schaut zu dir auf, außer deine gefickte Mutter. Halt mir mal ne Knarre an den Kopf, du scheiß Nazi Schwein. Ich nimm den Schlagring und ich schlag dir deine schwule Fresse ein. Genauso muss es sein, ey, was denn, ihr seid die Besten, Mann. Es ist, wie es ist, Mann, der Osten fickt den Westen. Du kannst kommen, mit wem du willst, Alter, glaub mir, ich hab nicht Angst. Mann, meine Worte sind wie Fäuste, die klatschen dir jetzt gegen die Wand. Los, komm ran, du Schmute, Alter, sag mal, bist du Gehbehinder? Deine Gangster-Scheiße zieht bei mir nicht, du scheiß dummer Sch. Du sagst, ich kenn dich nicht und das hier ist mein Untergang. Ich bin King Ron O und du Opfer bist mein Untertan. Lehr mal auf den Beat zu rappen, ich spiel mit euch wie Marionetten. Halt mal deine Fresse, denn ich plätte dich und deine Deppen. Was, ihr fickt mich tief, so richtig mies. Mama, deine Mucke ist mies und ihr seid keine Cheese Punk. Du bist untalentiert und du willst dich einen Rapper nennen. Ich hab mal eine Frage, wie oft du deine Mom ja gebangt. Sie geht auf den Strich, Alter, André ist doch nix dabei. Und wenn ich sie fick, stimmt die ONEOH for life. Die letzten 8 Basser ficken dich und deine Clique, es ist ONEOH, ich töte dich mit meinen Blicken. Du kannst mir deine Leute schicken, ich zerfick die Fotzen mit nem Reim. Sie stehen vor mir, ich schlag sie aus und schick die ganzen Fotzen heim. Ich scheiß auf dich, Handy, und deine sinnlosen Vergleiche. Hier im Osten wird man sagen, was für eine sinnlose Scheiße. Nach dem Diss hier kommt der Diss zurück, doch nach dem Diss kommt nicht zurück. Ich hab leer das Battle für gewonnen, oh, er hat diesen Spaß gefickt. Was laberst du eigentlich für'n Scheiß über irgendwelche stehenden Ketten, Mann, ne? Welche Kette? Die Kette, mit der dich der Osten durch den Dreck gezogen hat, du Lappen. Hä? Was willst du Spaß? Du hast kein Style, hast kein Flow. Kurz gesagt, dein Rap scheiß ist unter mein Niveau. Wano zeigte mir den Track und ich fing laut an zu lachen. Und ich dachte mir nur, Mann, was gibt's im Westen denn für Spasten? Was, Rap ist deine Straße? Na, dann fresse auf dem Board. Stein nach einer Line von uns und deine Leiche in dem Dorfteich. Sagst, Wano wär ein Faker, doch du beitest meine Texte. Du bist kein Rapper und kein G, du bist einfach nur das Letzte. MySpace.com, KTUN1. Dieser Track ist die Bombe und da gibt's noch mehr davon. Es gibt keine Runde 2, weil dieser Track euch zerfetzt. Auf einmal seid ihr stumm, ihr habt den Osten unterschätzt. Der Osten boxt sich weg und er zwingt dich in die Grenzen. Gib lieber auf, denn es bringt dir nicht zu kämpfen. Nur noch eine Frage, sag mal, weißt du, was Takt ist? Takt ist, du bist praktisch ein Spaß, Bitch.